Also, wollte dich verführen. Oh, der Herr Graf macht dir viel Komplimente mit den Mädchen meines Standes. Ohne weiteres hat er mir Geld geboten. Ach, er mögt mich nicht mehr. Und ist doch eifersüchtig auf sie, wie alle Männer heutzutage sind. Aus Prinzip sind sie treulos, aus Laune wandelbar und aus Hochmut zuletzt gar noch eifersüchtig. Doch wenn Figaro dich liebt, er könnte uns helfen. Gräfin, sie sind ganz so besorgt. Hier ist mein Vorschlag. Durch Basilio lass ich ihm ein Billettchen zugehen, das ihm Kunde gibt von einem Stelllichein, das sie während des Festes einem Liebhaber geben. Oh Gott, was will ich? Einem so eifersüchtigen Mann? Nur umso besser, Geduld nur. Den Graf musst du gleich wissen lassen, dass du heute Abend ihn im Garten erwartest. Der kleine Cherubin, der auf meinen Rat im Schlosse noch geblieben, soll dann in deinen Kleidern statt deiner heimlich im Garten erscheinen. So allein ist es möglich, dass der Herr Graf, den Sie dort überraschen, sich bequemt, unseren Wünschen nachzugeben. Susanna, was meinst du? Gar nicht übel. In unserer Lage, wenn er überzeugt ist, haben wir noch Zeit. Herr Graf ging zum Jagen, vor ein paar Stunden kommt er sicher nicht wieder. Gehe und schicke Cherubin gleich zu ihnen und sie sorgen, ihn gut zu verkleiden. Und dann will der Herr Graf ein Kätzchen umfangen. Mag er's mir sagen, ich spiele ihm auf Ja, ich spiele ihm auf Ja, ich spiele auf. Peinlich ist es mir, Susanna, dass der junge Cherubin das Grafengespräch mit ihr belauscht hat. Ach, wenn du ahntest. Doch warum hat Cherubin sich nicht selbst an dich gewendet? Wo ist die Kanzelrätin? Hier ist sie. Und gleich Was ist denn das? Sie pflegte doch sonst nicht ihre Türen zu verschließen. Ja, ja, ich war soeben beschäftigt. Und womit denn? Mit meinen Kleidern. Susanne war bei mir, sie ging soeben in ihr Zimmer. Jedenfalls scheinen Sie seltsam erregt. Lest Sie diesen Brief. Ja, aber der Brief wird nur im Schrieb. Was ist das für ein Geräusch? In dem Kabinett ist etwas gefallen. Ich habe nichts gehört. Da müssen Sie mit wichtigen Dingen beschäftigt sein. Wieso? Drinnen ist sie. Wer soll das denn sein? Was fragte sie? Ich kam doch erst zu Ihnen. Ach ja, Susanna, natürlich. Ich bin doch, wie Sie sagte, in ihr Zimmer. In ihr Zimmer oder dort? Und ich gab nicht acht. Susanna. Und wie kommt es, dass Sie so verlegen sind? Wegen meines Kammermädchens. Genug, Sie sind sehr verlegen. Wegen Susanna verlegen zu sein, hätten Sie selber allen Grund. So gut, es wird sich zeigen, und zwar sogleich. Vorangezeigt geschehen. Susanna kommt heraus. Ich lasse es nicht geschehen. Sie darf jetzt nicht heraus. Sie kommt heraus. Wer kann es verbieten? Wer? Verbieten? Verbieten? Ehrbarkeit zum Fest sich anzukleiden. Schloss sie sich drinnen ein. Schloss sie. Klar ist mir die Sache, den Liebsten schloss sie ein. Ganz klar ist mir die Sache, den Liebsten schloss sie ein. Ganz klar ist mir die Sache, aus dem Handel. Es war für mich ein Schein. wohl, so lassen Sie's. Ich bedarf keines Schlüssels. Bereite! Ehre! Sie könnte meine Ehre also gefährden! Als recht daran dachte ich nicht. Doch kann ich ja selber, ohne alles aufsehen und ohne dass die Leute etwas merken, das Nötige holen, erwarten Sie mich hier. Doch nein, damit alle Zweifel schwinden, wie zuvor die Türe selbst verschließen. Wie wird das enden? Sie haben wohl die Güte, in Ihr Zimmer zu verlassen. Frau Gräfin, hier ist mein Arm. So gehen wir. So gehen wir. Susanna wird wohl warten, bis wir wiederkommen. Geschwinde, Kinder, öffnen! Geschwinde, ich bin zu verwachen! Geschwinde, geschwinde, geschwinde, geschwinde, geschwinde, geschwinde, geschwinde, geschwinde, oh weh, mit welchem Missgeschick, oh weh, es wird das Bier, verborgen von mir, oh weh, es wird das Bier, die Türe ist verschlossen, die Türe ist verschlossen, wie wird das gehen, wie wird das gehen, wie wird das gehen, wie wird das gehen, wie wird das gehen, wie wird das gehen, wie wird das gehen, er hilft mir aus den Hüten, im Zorn wird er mich töten. Lass mich doch einmal sehen, thank you. uns Verwandte trennt. Jetzt begreif, wie ich mich schwören muss. Falsche Sie, auf welcher Tore. Susanna, mein Herz, ich erweiche, der Glück und Hoffnung. Ich weiß nicht, bei Sprung oder Fallen, wie der Wind war er auf und davon. Ich hab ihn gesehen. Sei doch still. Warum lachst du? Du betrinkst dich wahrhaftig schon früh. Sprich noch einmal, wiederhol es mir. Ein Mensch aus dem Fenster, aus dem Fenster. In den Garten, in den Garten. Schau mal her, was denn bei uns im Regen. Sprich nur weiter, sprich nur weiter. Sagst du ins Gesicht hinein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und so schweige doch endlich, du Schreier. Welchen Lärm und die elende Blumen muss er den, der sich nennen, so wisse? Ja, ich selbst sprang zum Fenster hinaus. Geh du selber, Wer denn sonst? Das scheint mir nicht glaublich. Nun, so bist doch eine viel größere. Das scheint mir nicht glaublich. Ich nach dem Sprung erschienst du so groß. Beim Springen, da macht man sich lang. Wer das glaubte? Sprich, was meinst du? Er sah aus wie der Page, Herr Ruin. Ja, ganz richtig, drum kam er von Sevilla zu Pferde. Denn dahin ist er heute gereist. Bei dem war er nicht zu Pferde. Nein, er sprang aus dem Fenster zu Fuß. Keine Possen, ich bin es so müde. Also du? Ja, ich sprang. Und warum? Aus Furcht, dort im Zimmer suchte ich heimlich das liebe Gesichtchen, als mich plötzlich ihr Poltern erschreckte. Ihre Stimme, ich dachte an das Briefchen, sprang hinaus voller Furcht und voll Schrecken und verrenkt eine Sehne am So gehören auch dir diese Schriften, die ich aufhand. Lass mich doch sehen. Jetzt ist alles aus. Figaro hilft uns. Sag einmal, was ist das für ein Blatt? Ja, das kenn ich, doch hab ich so viel Schriften. Ist vielleicht ein Register der Gläubigen. Nein, die Rechnung vom Gast wird. So sprich denn, und du lass mich gehen. Lass mich gehen, und freu ich. Ja, ich geh, aber treff ich dich. Lass mich gehen, wieder nicht verstehst. Lass mich gehen. Also, du hast schon für die Page verwünscht, das nur herzhaft, ohne Schwachkopf, ohne Schwachkopf. Des Pagen Patent ist, was der Kleine vor kurzem mir gab, versetzt. Und warum? Es fehlte. Was fehlte? Die Antwort. Sie ist gebräuchlich. Was ist denn gebräuchlich? Sie ist gebräuchlich, Patente zu siegeln. Dieser Schelm macht mich toll, macht mich rasend. Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, Nein, weit, ihre Freiheit geht zu weit. Ich war nie der des Lernen, jeder spricht zu seiner Zeit, jeder spricht zu seiner Zeit. Gegen diesen Hauptverräter, der mir heute sein Eheversprechen im Begriff ist, den zu brechen, bitte ich um Gerechtigkeit. Das Eheversprechen ist die Jungfer Marceline, deren Sache ich vertrete zu erfüllen bereit. Alles nach Gerechtigkeit. Wir sind lachen, das war Ihre Ausversprechen, ist ungerund zu machen. Sieht sie an mit Rang, auf der Heiligen, wenn wir uns erfreuen, wenn wir uns erfreuen, was ist von uns, diesen Preis ist dran. Wie sie gegen dieses Lachen, das war Ihre Was ist noch für uns zu machen? Sind sie ab mit langer Nase? Sie sind sie noch.